Raskolnikow war mit einem Schlage wie verwandelt. »Hören Sie mal! He! Sie da!« rief er dem Schutzmann nach. Der wandte sich um. »Lassen Sie ihn doch! Was geht Sie es an? Lassen Sie ihn! Möge er sich amüsieren!« Er zeigte auf den Stutzer. »Was geht es uns an?« Der Schutzmann begriff ihn nicht und starrte ihn an. Raskolnikow lachte auf. »Nein, sowas!« sagte der Schutzmann, zuckte mit den Schultern und ging dem Stutzer und dem jungen Mädchen nach. Wahrscheinlich hielt er Raskolnikow entweder für einen Verrückten oder für irgendetwas Schlimmeres. »Meine 20 Kopeken aber hat er mitgenommen«, sagte sich Raskolnikow wütend, als er allein zurückgeblieben war. »Nun mag er auch noch von dem anderen etwas nehmen und das Mädchen mit ihm gehen lassen. Damit wird es ja wohl enden. Und wozu habe ich mich eingemischt? Um zu helfen? Habe ich denn ein Recht dazu? Mögen sie doch einander lebendig auffressen. Was geht es mich an? Und wie durfte ich diese 20 Kopeken fortgeben? Gehören sie denn mir?« Trotz dieser sonderbaren Worte wurde es ihm doch sehr schwer zumute. Er setzte sich auf die nun leere Bank. Seine Gedanken waren zerstreut. Ja, es war ihm kaum möglich, in diesem Augenblick überhaupt etwas zu denken. Er wollte sich vollkommen vergessen, alles vergessen, dann erwachen und ganz von neuem beginnen. »Armes Mädchen«, sagte er auf das leere Ende der Bank blickend. »Sie wird zu sich kommen, wird weinen und dann erfährt es die Mutter. Zuerst wird sie sie schlagen mit der Rute, schmerzhaft und schmachvoll. Vielleicht wird sie sie auch aus dem Hause jagen. Und wenn sie sie nicht verjagt, werden doch allerhand Darja Franzownas Wind davon bekommen. Und mein Mädel wird aus einer Hand in die andere gehen. Dann folgt prompt das Krankenhaus, denn das passiert stets gerade mit denen, die bei sehr ehrenwerten Müttern leben und nur im Geheimen über die Stränge schlagen. Nun, und dann folgt bald wieder das Krankenhaus. Wein, Kneipen und dann nochmals das Krankenhaus. Und in 2 oder 3 Jahren ist sie ein Krüppel. Und im Ganzen hat sie ein Alter von 19 oder auch bloß 18 Jahren erreicht. Habe ich denn solche nicht schon gesehen? Wie sind sie aber so geworden? So und nicht anders sind sie es geworden. Pfui. Aber warum nicht? Man sagt, es müsse so sein. Jedes Jahr, sagt man, muss ein gewisser Prozentsatz draufgehen. Irgendwohin. Wahrscheinlich zum Teufel. Um die übrigen aufzufrischen und ihnen nicht hinderlich zu sein. Prozentsatz. Die Menschen haben wahrlich herrliche Wörtchen erfunden. Die sind so beruhigend und wissenschaftlich noch dazu.